Warum öffentliche Bauvorhaben in Wahrheit so schön billig sind. Der Bauarbeiter Dimitro Akostioi sagt, er habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt. Jeden Morgen eigentlich, wenn sie um 5:45 am Bahnhof in Offenbach losfuhren zur Baustelle. Aber er riss sich zusammen, er brauchte das Geld ja. An einem Tag im späten Januar sollte er eine Wand in einer großen Halle mit Rigipsplatten verkleiden, in 4 Meter Höhe. Sein Chef brachte eine klapprige Leiter. Dimitru protestierte, sagte, das sei zu gefährlich. »Du steigst da jetzt hoch«, antwortete der Chef nur. Er hatte Angst, aber tat es dann doch. Niemand stand unten, um die Leiter festzuhalten. Sie schwankte. Und Dimitru stürzte. Auch was dann geschah, weiß er noch genau. Dieser rasende Schmerz in seinem linken Arm. Der hervorstehende Knochen. Wie sein Chef hektisch wurde und Dimitru schnell von der Baustelle fuhr. Wie der Bruder des Chefs ihn in einem anderen Wagen schließlich in ein Krankenhaus brachte. Wie er dort herausfand, er ist nicht krankenversichert. Die serbische Firma, die ihn als Subunternehmer auf der Baustelle beschäftigte, hat ihn nie angemeldet. Dimitrio hat jetzt eine Krankenhausrechnung von 20.000 Euro und keinen Job mehr. Er schläft bei einem Freund. Wegen des kaputten Arms wird er wahrscheinlich nie mehr auf dem Bau arbeiten können. Wie es weitergeht, weiß er nicht. Dimitru, könnte man sagen, ist das letzte Glied einer langen Kette, die auf vielen deutschen Baustellen die Arbeit bestimmt. Unternehmen stellen Subunternehmen an, die wiederum Subunternehmen anstellen und so weiter. Diese Kette führt dazu, dass auf vielen Baustellen ein Durcheinander an Anstellungsverhältnissen und Verantwortlichkeiten herrscht. Ein Durcheinander, das es möglich macht, Schwarzarbeit in großem Umfang zu verschleiern. Es passiert bei Bauvorhaben privater Auftraggeber, aber auch bei solchen, die von der öffentlichen Hand in Auftrag gegeben wurden. Sogar, ja, gerade Großprojekte wie der Flughafen Berlin-Brandenburg oder der Bahnhof Stuttgart 21 waren betroffen. Jeder, der in der Branche arbeitet oder über sie wacht, ahnt, wie gigantisch die Ausmaße der Schwarzarbeit gerade am Bau sind. Der Schattenwirtschaftsforscher Schneider hat 2018 berechnet, dass pro Jahr auf dem Bau und im Handwerk die unwahrscheinlich hohe Summe von 127,5 Milliarden Euro durch Schwarzarbeit und ihre Folgen umgesetzt wird. Das hieße grob geschätzt, bis zu 1/3 aller Aufträge im Bau und im Handwerk werden schwarz erledigt. Und Schneider schätzt auch, dass gut 1/5 davon heute durch organisierte Kriminalität zustande kommt. 28 Milliarden Euro. Tatsächlich hat sich Schwarzarbeit gerade in den vergangenen 2-3 Jahren immer stärker professionalisiert. Zollermittler und Gerichte kommen kaum mehr hinterher, die ausgeklügelten Betrugskonstrukte aus Scheinfirmen, vorgetäuschten Arbeitsverhältnissen und gefälschten Rechnungen aufzudecken. Und dort, wo gezielt Bauarbeiter aus dem Ausland angeworben werden, werden auch die Grenzen zum Menschenhandel bisweilen überschritten. Das berichten Gewerkschaftsvertreter und Staatsanwälte, auch einer der hochrangigsten Zollbeamten der Republik sagt es. Hinter der Schwarzarbeit stehen heute häufig Firmennetzwerke, die teilweise mit hoher krimineller Energie organisiert sind und professionell agieren, so Armin Rollfink, zum damaligen Zeitpunkt Direktionspräsident für die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Wer von all dem profitiert, ist offensichtlich. Neben den Drahtziehern der Schwarzarbeit sind es jene Generalunternehmer und Bauherren, die dank der illegalen Strukturen günstig und schnell bauen können und deshalb im Zweifelsfall lieber nicht so genau hinschauen, wer auf ihrer Baustelle arbeitet. Ironischerweise gehört dazu eben auch die öffentliche Hand. Weil sie bei Bauaufträgen in erster Linie nach dem günstigsten Angebot entscheidet, ist selbst auf Baustellen von Bundesländern oder Kommunen Schwarzarbeit nicht selten. Warum aber vergibt die öffentliche Hand so oft die Aufträge nach dem Kriterium günstigster Preis? Weil sonst Bauvorhaben deutlich teurer würden als ohnehin schon und das dem Steuerzahler bestimmt nicht gefallen würde. Man könnte es andersherum auch so ausdrücken. Weil wir Steuerzahler erwarten, dass öffentliche Bauvorhaben schön billig sind, drückt die Politik ein Auge zu. Und am Ende dieser Wirkungskette werden Arbeiter aus anderen Ländern verheizt. Die Kehrseite der Medaille der niedrigen Bauvorhaben ist die: Schwarzarbeit geht auf Kosten des Staates und der Solidargemeinschaft, weil für die Arbeiter keine Steuern und Sozialbeiträge gezahlt werden. Sie geht auf Kosten der ehrlichen Baufirmen, die schwieriger an Aufträge kommen, da sie mit den Dumpingpreisen der unsauber arbeitenden Unternehmen nicht konkurrieren können. Und sie geht letztlich auf Kosten all derer, die arbeiten. Es gibt also genug Verlierer, dass man sich fragen muss, warum wird die organisierte Schwarzarbeit am Bau in Deutschland nicht wirksamer bekämpft? Warum kann sie sogar immer organisierter betrieben werden? Kann es wirklich damit zu tun haben, dass die öffentlichen Auftraggeber und damit wir Steuerzahler davon eben auch profitieren? Dimitriu, der Rumäne, arbeitet auf einer großen Baustelle der öffentlichen Hand, an einem neuen Forschungsbau für die Mikrobiologie der Philipps-Universität Marburg. Auftraggeber: das Land Hessen. Auftragnehmer: Subunternehmerketten. 4 Wochen nach dem Unfall sitzt er in einem schmucklosen Büro in Frankfurt am Main und versucht, sich zu erklären, sichtlich konzentriert. Ihm ist wichtig, dass man versteht. Er wollte nie Schwarzarbeiter sein. Ich habe meinen Chef, einen Serben, ständig gefragt, wo ist mein Arbeitsvertrag? Er hat mich jedes Mal vertröstet. Mach dir keine Sorgen, du bist schon ordentlich angemeldet. Er hatte damals von Bekannten aus Rumänien gehört, dass Leute auf einer Baustelle gesucht würden. Die Firma organisierte Unterkünfte für alle in einem Mietshaus, das Verwandten des Chefs gehörte. Sie organisierte die Fahrt auf Transportern zur Baustelle, die 1,5 Stunden entfernt lag. Um die Anmeldung aber kümmerte sie sich nicht. Sie hatte es nie geplant. Weil es überall im Land Menschen wie Dimitriu gibt, Schwarzarbeiter, die plötzlich ohne Geld oder irgendeine Absicherung dastehen, sich gar verletzt haben, haben die Gewerkschaft IG Bau und ihre Verband DGB in einigen großen Städten Anlaufstellen für sie geschaffen. Sie heißen Fair Mobilität und Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte, BEB. Die Berater dort sagen, Dimitriu sei der eine Fall. Ein Arbeiter, der auf dem sogenannten Bauarbeiterstrich angeworben und dann schlicht nicht angemeldet wurde. Ein anderer Fall seien Arbeiter, die als Scheinselbstständige beschäftigt würden und oft genug sehr viel mehr Stunden arbeiteten als vorgesehen. Gerade in den vergangenen Jahren hat diese Form, der Betrug mit falschen Rechnungen, auf denen ganz andere Stundenzahlen stehen als jene, die wirklich geleistet wurden, immer umfangreichere Formen angenommen. Er ist inzwischen die häufigste Form organisierter Schwarzarbeit. Das System funktioniert zum Beispiel so: Ein Bauunternehmer beschäftigt seine Arbeiter nur per Minijob, obwohl diese tatsächlich 10 Stunden oder mehr auf dem Bau schuften. Die eine Hälfte ihres Lohns bekommen die Arbeiter legal, die andere schwarz. Damit bei einer Betriebsprüfung nicht auffällt, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nicht mit den gezahlten Sozialbeiträgen übereinstimmt, kauft sich der Bauunternehmer sogenannte Abdeckrechnungen bei einer Firma. Es gibt laut Staatsanwaltschaften davon mittlerweile zahlreiche, deren Geschäft das Schreiben dieser Rechnungen ist. Auf den Rechnungen steht zum Beispiel 10.000 Euro für das Überlassen unserer Mitarbeiter für den Innenausbau. Es sieht also auf dem Papier aus, als habe eine zweite Firma, ein Subunternehmer, die Arbeitsstunden geleistet. Diese zusätzlichen Arbeiter existieren aber nicht, die Stunden hat die Stammbelegschaft des Bauunternehmers selbst schwarz geleistet. Der Unternehmer überweist die 10.000 Euro für die fiktive Leistung an jene Firma, die diese Abdeckrechnung geschrieben hat. Diese behält 10% für ihre Dienste ein und gibt dem Unternehmer den Rest bar auf die Hand zurück. Der bezahlt davon den Schwarzlohn an seine Arbeiter. Arbeiter, die wissen, dass sie weit unter dem Mindestlohn beschäftigt werden, wehren sich oft nicht dagegen. Sie sind auf das Geld angewiesen. Sie harren sogar aus, wenn sie immer wieder vertröstet, statt bezahlt werden. Vor allem die, die von weit her kommen und auch logistisch von ihren Arbeitgebern abhängen. Denn neben dem Scheinrechnungsbetrug oder in Kombination damit floriert noch eine weitere Methode bei der organisierten Schwarzarbeit. Sie heißt Scheinentsendung. Dabei übernehmen Baufirmen, die in Rumänien, Bulgarien oder anderen Ländern ansässig sind, Subaufträge an deutschen Baustellen. Für ihre Arbeiter zahlen sie im Heimatland Steuern und Sozialabgaben, offiziell sind die Arbeiter im Heimatland auf Bauprojekten eingesetzt. In Wahrheit jedoch sind die Baufirmen oft nur Anwerbebüros, um die Arbeiter nach Deutschland zu schicken. Die Methode macht es deutschen Generalunternehmern möglich, ihre Hände in Unschuld zu waschen. Denn stimmen die Papiere der Bauarbeiter, ist aus ihrer Sicht alles in Ordnung. Der Pressesprecher eines der größten Baukonzerne des Landes, Hochtief, sagt etwa auf Anfrage: Auf Hochtiefbaustellen könne es schon aus technischen Gründen keine Schwarzarbeit geben, denn es gebe Zugangskontrollen. Nur wer einen gültigen Ausweis habe, komme rein. Ähnlich äußerte man sich vor Jahren etwa auch beim Flughafen Berlin-Brandenburg. Scheinentsendungen aber können durch solche Kontrollen kaum verhindert werden, denn in diesem Fall sind die Papiere der Arbeiter ja völlig in Ordnung. Beide, sowohl das System der Scheinrechnungen als auch die Methode der Scheinfirmen, funktionieren auch deshalb so gut, weil auf deutschen Baustellen unbegrenzte Subunternehmerketten möglich sind. Die Gewerkschaft IG Bau und die Beratungsstellen für Arbeiter aus anderen Ländern kennen Fälle, in denen 6 oder 7 Firmen in einer Kette arbeiteten, von der jede sich etwas abzweigt. Das führt nebenbei auch dazu, dass für die Arbeiter kaum etwas übrig bleibt. Viele von ihnen arbeiten für 5 Euro die Stunde und in vielen Fällen behalten die Firmen, die sie beschäftigen, selbst davon noch einen Teil ein. Für die Unterkünfte, in denen die Arbeiter hausen. In Berlin soll der Zoll vor ein paar Jahren eine Massenunterkunft auf einer Großbaustelle entdeckt haben, auf der 100 Bauarbeiter notdürftig untergebracht waren. Feldbetten, Campingkocher, Schlafsäcke, das berichtet ein Augenzeuge. Es gab auch schon Fälle, in denen Arbeiter, etwa aus der Ukraine, regelrecht nach Deutschland geschleust und zur Arbeit auf einer Baustelle gezwungen wurden. Das beschreibt das Bundeskriminalamt, das BKA, in seinem Lagebild Menschenhandel. Die Geschleusten sollen geschlagen und in Baracken oder Massenunterkünften untergebracht worden sein, und das BKA schreibt, es zeige sich ein hoher Grad an Professionalität, mit dem die Täter vorgehen. Im Jahr 2016 gingen die Fälle von 48 auf diese Weise nach Deutschland verschleppten Menschen vor Gericht. Fragt man das für den Zoll zuständige Finanzministerium, was es tut, um dieser stark wachsenden neuen Herausforderung zu begegnen, bekommt man unter anderem diese Auskunft. Dass die Schwarzarbeitsfahnder seit relativ kurzer Zeit gezielt die großen Fische jagen sollen statt die kleinen.